So stürzt man sich auf jeden Draht, wenn er sich gut anhört oder simpel kolportiert wird. So eine Bemerkung Heiner Müllers, der immer gut für eine Überraschung vernehmen ließ, man könne doch ruhig ein paar Theater schließen. Müller dementierte und differenzierte, doch die Subventionsgegner hatten ihr Freudenfest bereits gefeiert. Die einfachste Lösung? Brecht das Schauspiel ab! Geld ist überhaupt nicht das Problem. Immer, wenn die Politiker etwas für notwendig halten, dann haben sie auch, finden sie auch Geld. Ne? Aber irgendwie hat sich doch herausgestellt, dass die Politiker Kultur nicht für wichtig halten. Das ist absolut letztrangig, weil das nicht abrechenbar ist. Ne? Und natürlich, Theater kosten Geld und bringen kein Geld, wenn man es rein buchhalterisch betrachtet. Und was völlig übersehen wird, ist, wenn man ein Theater schließt in irgendeinem Bezirk oder Bereich, dann fehlt etwas, wo die Leute einigermaßen friedlich versammelt sind. Ne? Und ich sage immer, wenn Leute, die in einem Theater sitzen, 2, 3 Stunden oder 4 Stunden, die überfallen keine Sparkasse. Ne? Man kann sagen, die Leute, die eine Sparkasse überfallen wollen, gehen nicht ins Theater, aber ich meine, auf die Dauer kann man mit dem Theater auch Leute davon überzeugen, dass ein Überfall auf eine Sparkasse keine Lösung ist für Lebensprobleme. Wo ich das gut verstehe, dass man jetzt in der Situation auf die Idee kommt, eine Sparkasse zu überfallen. Nur Kultur ist ja ein Lebensmittel, ist ja nicht einfach ein Ersatz für irgendwas. Aber das ist so das Denken der Politiker, glaube ich, dass das eigentlich nicht sein muss, geht auch ohne. Aber es geht nicht ohne. Ne? Weil wenn man sowas wegnimmt, dann fehlt ein Ventil auch für kriminelle Energien. Und Theater muss auch bleiben. Ein Platz, wo es Risiken gibt, wo gefährliche Dinge gesagt werden und gemacht werden. Und wenn das fehlt, also wenn dieses Ventil fehlt, dann muss man das woanders auslegen. Wenn ich von mir ausgehe, wenn ich nicht Stücke schreiben würde, ne, oder manchmal inszenieren, würde ich vielleicht auch Sparkassen überfallen.